In der Vorrede zum Hörspiel gab es den kurzen Verweis auf die politische und soziale Entwicklung in England. Beschrieben wurde auch, mit welch rebellischem Engagement die bedeutenden englischen Romantiker ihre Stimmen gegenüber kommende Zustände und Ausbeutung erhoben. Nicht auf das Hörspiel Bezug nehmend, aber die Zeit, in der es spielt, erklärend, haben wir in unserem Archiv einen Essay von Lord Byron entdeckt, in dem er 1812 einem Gesetz gegen die Maschinenstürmerei widersprach. My Lords, der Gegenstand, der euren Lordschaften jetzt zum ersten Mal unterbreitet wird, ist, wie wohl neu für dieses Haus, keineswegs neu für dieses Land. Ich glaube, er hat alle Art Leute ernsthaft beschäftigt, lange bevor diejenige gesetzgebende Körperschaft auf ihn aufmerksam gemacht wurde, deren Eingreifen allein wirklich hilfreich sein könnte. Als einer, der mit der leidenden Grafschaft in gewissem Maße verbunden ist, obgleich ein Fremder, nicht nur in diesem Haus im Allgemeinen, sondern auch für nahezu jeden Einzelnen, dessen Aufmerksamkeit ich zu beanspruchen wage, muss ich von euren Lordschaften einige Nachsicht verlangen, dass ich ein paar Bemerkungen mache zu einer Frage, an der ich, wie ich bekenne, großes Interesse habe. Auf die Krawalle im Einzelnen einzugehen, dürfte überflüssig sein. Das Haus hat davon Kenntnis, dass außer wirklichem Blutvergießen alle erdenklichen Schandtaten begangen wurden und dass die Eigentümer der den Aufrührern verhassten Webstühle und all jene, die man mit ihnen in Verbindung bringt, beschimpft und angegriffen wurden. Während der kurzen Zeit, die ich jüngst in Nottinghamshire zubrachte, vergingen keine 12 Stunden ohne irgendeine neue Gewalttat, und am Tag meiner Abreise aus der Grafschaft erfuhr ich, dass am Abend zuvor 40 Webstühle zerstört worden waren, wie gewöhnlich ohne Widerstand und unentdeckt. So war jüngst der Zustand dieser Grafschaft, und so ist er, wie ich aus gutem Grund glaube, noch immer. Aber auch wenn diese Ausschreitungen zugegebenermaßen ein beängstigendes Ausmaß erreicht haben, lässt sich nicht leugnen, dass sie die Folge beispiellosen Elends sind. Die Zähigkeit, mit der diese Unglücklichen vorgehen, zeigt wohl, dass nur äußerste Not eine große Zahl einst ehrlicher und fleißiger Menschen zu Ausschreitungen hat treiben können, die derart riskant sind für sie, für ihre Familien und für die Gemeinschaft. Zu der Zeit, von der ich rede, belasteten große Militäraufgebote die Stadt und die Grafschaft. Die Polizei war im Einsatz, die Gerichte tagten. Doch alle diese Maßnahmen, zivile wie militärische, führten zu nichts. Nicht ein einziges Mal wurde jemand auf frischer Tat ertappt, bei dem die rechtsgültigen Beweise ausgereicht hätten für einen Schuldspruch. Doch die Polizei, wie nutzlos auch immer, war keineswegs untätig. Mehrere notorische Übeltäter wurden ermittelt, Männer, die man aufgrund eindeutiger Beweise des Kapitalverbrechens der Armut überführen konnte, Männer, die sich ruchloserweise schuldig gemacht hatten, mehrere Kinder rechtmäßig gezeugt zu haben, die sie, den Zeiten sei Dank, nicht zu ernähren vermochten. Den Eigentümern der verbesserten Webstühle wurde erheblicher Schaden zugefügt. Diese Maschinen waren für sie insofern von Vorteil, als sie eine Anzahl von Arbeitern überflüssig machten, die in der Folge dem Hunger anheimfielen. Insbesondere durch die Einführung einer speziellen Art von Webstühlen konnte ein Einzelner die Arbeit vieler erledigen, und die überflüssigen Arbeiter wurden auf die Straße gesetzt. Doch ist zu bemerken, dass die so hergestellte Ware, minderwertig, im Inland nicht absetzbar und nur in aller Hast für den Export gemacht war. Spinnweb nannte man sie in der Fachsprache. Die Ausgemusterten, statt sich über diese Verbesserungen in einer für die Menschheit so nutzbringenden Kunst zu freuen, hielten sich in ihrer blinden Unwissenheit für Opfer der verbesserten Technik. In der Einfalt ihrer Herzen meinten sie, das Wohlergehen und der Unterhalt der fleißigen Armen seien wichtigere Ziele als die Bereicherung weniger durch jedwede Verbesserung der Geräte, die die Arbeiter ihrer Beschäftigung beraubt und ihres Lohnes unwert macht. Und man muss zugeben, dass bei der wirtschaftlichen Lage, deren die Grafschaft sich einst rühmte, die Einführung der verbesserten Maschinen dem Herrn vielleicht hätte nützen können, ohne dem Knecht zu schaden. Doch in der gegenwärtigen Situation, da unsere Erzeugnisse ohne Exportaussichten in Lagerhäusern verkommen Weil die Nachfrage nach Waren und Arbeitskräften gleichermaßen zurückgegangen ist, trägt diese Art von Webstühlen erheblich dazu bei, das Elend und die Unzufriedenheit der enttäuschten Opfer zu verschärfen. Doch die wahren Ursachen dieses Elends und der daraus folgenden Unruhen liegen tiefer. Wenn man uns sagt, dass diese Menschen sich zusammengetan haben zur Zerstörung nicht nur ihres Wohls, sondern auch der Mittel zu ihrem Lebensunterhalt, können wir dann vergessen, dass die grausame Politik, der verheerende Krieg der letzten 18 Jahre es waren, die ihr Wohl, unser Wohl, aller Wohl zerstört haben. Eine Politik, die, begründet von großen Staatsmännern, die nicht mehr unter uns sind, die Toten überdauert hat und die Lebenden heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Diese Männer haben ihre Webstühle erst zerstört, als sie nutzlos geworden waren, schlimmer als nutzlos, als sie sie in der Tat daran hinderten, ihr tägliches Brot zu verdienen. Ist es dann verwunderlich, dass in Zeiten wie diesen, da in einem Stand nicht weit unter dem eurer Lordschaften Leute bankrott gehen, wegen Betrugs verurteilt und bestimmter Verbrechen bezichtigt werden, die unterste, aber einst nützlichste Schicht des Volkes in ihrer Not ihre Pflicht vergisst und immer noch weniger Schuld auf sich lädt als einer ihrer Vertreter? Doch während der Höhergestellte Mittel findet, sich über das Recht hinwegzusetzen, müssen weitere Todesstrafen ersonnen, neue Todesschlingen gelegt werden für den unglücklichen Arbeiter, den man durch Hunger zwingt, schuldig zu werden. Diese Männer waren bereit zu graben, aber den Spaten besaßen andere. Sie schämten sich nicht zu betteln, aber niemand linderte ihre Not. Die Mittel zu ihrem Lebensunterhalt waren ihnen genommen, alle sonstigen Beschäftigungen bereits vergeben und ihre Ausschreitungen, wie bedauerlich und verdammenswert immer, können kaum überraschen. Es wurde gesagt, dass diejenigen, die die Webstühle zeitweilig in Besitz haben, ihrer Zerstörung stillschweigend Vorschub leisten. Sollte eine Untersuchung dies erweisen, müssten so wichtige Mittäter als Erste bestraft werden. Aber ich hatte wirklich gehofft, dass alle euren Lordschaften von der Regierung seiner Majestät zur Entscheidung vorgelegten Maßnahmen auf Versöhnung abzielen würden oder dass man, falls dies aussichtslos wäre, eine vorherige Prüfung, eine Beratung für nötig erachtet hätte, nicht aber, dass man uns dazu auffordern würde, sofort, ohne Prüfung und ohne Grund, Urteile in großer Zahl zu fällen und mit verbundenen Augen Hinrichtungsbefehle zu unterzeichnen. Aber selbst wenn man zugesteht, dass diese Männer zur Klage keine Ursache hatten, dass ihre und ihrer Brotherren Beschwerden gleichermaßen unbegründet waren, dass sie schlimmste Strafe verdienten, welche Unfähigkeit, welcher Schwachsinn hat sich in der Methode gezeigt, die man wählte, um sie zur Raison zu bringen? Warum hat man das Militär ausrücken und zum Gespött werden lassen? Wenn es denn überhaupt ausrücken musste, soweit es die andere Jahreszeit zuließ, parodierten die Truppen lediglich den Sommerfeldzug von Major Sturgeon und tatsächlich schien das ganze Vorgehen, das Zivile wie das Militärische, dasjenige des Bürgermeisters und der Gemeinde von Garrett zum Vorbild zu haben. Diese Märsche und Rückmärsche, von Nottingham nach Balwell, von Balwell nach Basford, von Basford nach Mansfield und als die Einheiten schließlich am Ziel eintrafen, in all der Pracht, dem Pomp, der Rüstung glorreichen Kriegs, kamen sie just rechtzeitig, um den bereits angerichteten Schaden zu bestätigen und festzustellen, dass die Täter entkommen waren, um die Spolia Opima aus den Trümmern der zerstörten Webstühle zu holen und unter dem Gespött alter Weiber und dem Gejohle der Kinder in ihre Quartiere zurückzukehren. Wenngleich es in einem freien Land auch zu wünschen wäre, dass unser Militär niemals zu mächtig werde, zumindest nicht zu mächtig für uns selbst, sehe ich nicht ein, wozu man es in Situationen bringt, in denen es sich nur lächerlich machen kann. Da das Schwert das schlechteste Argument ist, sollte es auch das letzte sein. In diesem Fall war es das erste. Doch dank der Gunst des Schicksals blieb es bisher in der Scheide. Die jetzige Maßnahme freilich wird es aus der Scheide reißen. Wären jedoch bei Beginn dieser Krawalle ordentliche Beratungen abgehalten worden, wären die Beschwerden dieser Männer und ihrer Herren, denn auch sie haben Grund zur Klage, sorgsam erwogen und angemessen geprüft worden, dann, denke ich, hätte man vielleicht Mittel und Wege gefunden, den Arbeitern wieder ihre Beschäftigung zu geben und der Grafschaft die Ruhe. Zurzeit leidet die Grafschaft unter der doppelten Last eines untätigen Militärs und einer hungernden Bevölkerung. In welch eine Apathie waren wir so lange versunken, dass das Haus erst jetzt offiziell von diesen Unruhen unterrichtet wird? All dies ereignet sich nicht mehr als 130 Meilen von London. Und doch wähnen wir, gute, sichere Männer, unsere Größe, Reife und setzen uns nieder, um uns unserer auswärtigen Siege zu freuen, inmitten des Unglücks daheim. Aber all die Städte, die wir eingenommen, all die Armeen, die den Rückzug angetreten haben vor unseren Führern, sind nichts als schäbige Objekte der Selbstbeweihräucherung, wenn das Land mit sich selbst uneins ist und wir Dragoner und Henker loslassen müssen auf die eigenen Mitbürger. Sie nennen diese Männer Pöbel. Verzweifelt, gefährlich und unwissend und scheinen zu glauben, die einzige Methode, das Bellua Multorum Capitum zum Schweigen zu bringen, bestehe darin, ein paar seiner überzähligen Köpfe abzuschlagen. Aber selbst der Pöbel lässt sich mit einer Mischung aus Versöhnlichkeit und Festigkeit besser zur Vernunft bringen als mit zusätzlicher Reizung und noch härteren Strafen. Ist uns bewusst, was wir dem Pöbel verdanken? Es ist der Pöbel, der auf unseren Feldern arbeitet und in unseren Häusern dient, aus dem sich unsere Marine und unser Heer rekrutieren, der uns instand gesetzt hat, der ganzen Welt zu widerstehen und der auch uns widerstehen kann, wenn Vernachlässigung und Not ihn zur Verzweiflung treiben. Sie mögen das Volk Pöbel nennen, aber vergessen Sie nicht, dass der Pöbel nur zu oft die Meinung des Volkes ausspricht. Und hier muss ich bemerken, mit welcher Bereitwilligkeit Sie für gewöhnlich bedrängten Verbündeten zu Hilfe eilen, während Sie die Bedrängten Ihres eigenen Landes dem Schicksal oder der Fürsorge der Gemeinde überlassen. Als die Portugiesen unter dem Rückzug der Franzosen litten, war jeder Arm ausgestreckt, jede Hand geöffnet, alles wurde dargebracht, von der großzügigen Gabe des Reichen bis zum Schärflein der armen Witwe, damit sie ihre Dörfer wieder aufbauen und ihre Speicher wieder füllen konnten. Und in einem solchen Augenblick, da tausende verirrter, aber zutiefst unglücklicher Mitbürger aufs Schlimmste gegen Not und Hunger kämpfen, soll ihre Mildtätigkeit, die im Ausland begann, zu Hause enden? Eine weit geringere Summe, ein Bruchteil der für Portugal bestimmten Spenden hätte, selbst wenn diese Männer nicht hätten wieder eingestellt werden können, was ich ungeprüft nicht gelten lasse, ihre Erlösung durch Bajonett und Galgen unnötig gemacht. Aber zweifellos werden unsere Mittel auswärts zu sehr beansprucht, als dass Hilfe daheim zu erwarten stünde, zumal sie nie verlangt wurde. Ich habe den Kriegsschauplatz der Halbinsel durchquert. Ich war in einigen der am schlimmsten unterdrückten Provinzen der Türkei, aber nie, auch nicht unter der despotischsten Regierung der Ungläubigen, habe ich so erbärmliches Elend gesehen, wie ich es seit meiner Rückkehr mitten im Herzen eines christlichen Landes angetroffen habe. Und was sind Ihre Heilmittel? Nach monatelanger Untätigkeit und monatelanger Tätigkeit, die schlimmer ist als Untätigkeit, kommt endlich die grandiose Arznei zum Vorschein, das unfehlbare Wundermittel aller Staatsärzte von Drakons Tagen bis in unsere Zeit. Hat man dem Patienten den Puls gefühlt und dann den Kopf geschüttelt, die übliche Warmwasserkur und Aderlässe verschrieben, das warme Wasser ihrer widerwärtigen Polizei und die Lanzetten ihres Militärs, enden diese Zuckungen unvermeidlich mit dem Tod, dem Resultat der Rezepte aller politischen Sangrados. Abgesehen von der augenfälligen Ungerechtigkeit und der sicheren Wirkungslosigkeit des Gesetzentwurfs gibt es in unseren Gesetzen nicht schon Todesstrafen genug, klebt nicht genug Blut an unserem Strafgesetzbuch, das noch mehr vergossen werden muss, damit es zum Himmel steige und Zeugnis ablege? Wie will man das Gesetz durchsetzen? Können Sie eine ganze Grafschaft in Ihre eigenen Gefängnisse sperren? Wollen Sie auf jedem Feld einen Galgen aufstellen und die Leute aufhängen wie Vogelscheuchen? Oder werden Sie, was Sie ja tun müssen, um die Maßnahme zu verwirklichen, die Dezimation anwenden, das Land unter Kriegsrecht stellen, alles ringsum entvölkern und verwüsten und Sherwood Forest als willkommene Gabe für die Krone wieder in seinen früheren Zustand versetzen, in den eines königlichen Jagdreviers und einer Zuflucht für Vogelfreie? Sind das die Heilmittel für die hungernden und verzweifelten Massen? Wird der Galgen den armen Teufel, der am Verhungern ist und ihren Bajonetten widerstanden hat, abschrecken? Wenn der Tod eine Wohltat ist und wie es scheint die einzige, die Sie ihm erweisen, wird er sich durch Gewalt zum Schweigen bringen lassen? Werden Ihre Henker erreichen, was Ihre Grenadiere nicht vermochten? Wenn Sie rechtsförmig vorgehen, wo sind Ihre Beweise? Wer sich geweigert hat, Komplizen zu belasten, als Deportation die Strafe war, wird kaum versucht sein, als Zeuge aufzutreten, wenn Ihnen die Todesstrafe droht. Bei aller Hochachtung vor den edlen Lords, ich denke, schon ein wenig nachforschen. Einige Erkundigungen würden selbst Sie veranlassen, Ihre Absichten zu ändern. Die höchst beliebte, in so vielen Fällen und auch jüngst erstaunlich wirkungsvolle Politik des Staates, auf Zeit zu spielen, wäre in dieser Sache nicht ohne Nutzen. Wird ein Vorschlag gemacht, Menschen freizulassen oder ihr Los zu erleichtern, zögern Sie. Beraten jahrelang, warten ab und suchen die Leute zu beeinflussen, aber ein Gesetz über die Todesstrafe muss sofort verabschiedet werden, ohne Rücksicht auf die Folgen. Nach allem, was ich gehört und gesehen habe, bin ich überzeugt, die Verabschiedung des Gesetzes unter den gegebenen Umständen, ohne Prüfung, ohne Beratung, hieße nur der Reizung noch Unrecht und der Gleichgültigkeit noch Barbarei hinzuzufügen. Die Verfasser eines solchen Entwurfs müssen damit rechnen, in den Ruf jenes athenischen Gesetzgebers zu kommen, von dessen Erlassen man sagte, sie seien nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit Blut. Aber angenommen, das Gesetz wird verabschiedet. Angenommen, einer dieser Männer, die ich sah, abgemagert, mit Verzweiflung geschlagen, gleichgültig gegen ein Leben, dessen Wert eure Lordschaften nun vielleicht etwas geringer veranschlagen werden als die Kosten eines Strumpfwirkstuhls, angenommen, dieser Mann, umringt von Kindern, denen er selbst unter Einsatz seines Lebens kein Brot beschaffen kann, der kurz davor steht, für immer einer Familie entrissen zu werden, für die er eben noch in stillem Fleiß sorgte und für die nicht länger sorgen zu können, nicht seine Schuld ist, angenommen, dieser Mann, und es gibt ihrer 10.000, unter denen Sie Ihre Opfer suchen können, würde vor Gericht gezerrt, ihm würde der Prozess gemacht für dieses neue Vergehen. Nach diesem neuen Gesetz. Es fehlten dennoch zwei Dinge, um ihn schuldig zu sprechen und zu verurteilen. Und das sind, meines Erachtens, 12 schlechter als Geschworene und ein Jeffreys als Richter. Diese Rede zum Entwurf eines Gesetzes gegen die Maschinenstürmerei, gehalten im Oberhaus am 27. Februar 1812 von George Gordon Byron, erschien in Sinn und Form Heft 3 2007. Übersetzung Peter Kleinhempel, Sprecher Frank Arnold, Regie Ulrike Brinkmann, Produktion Deutschlandradio Berlin 2007. Am kommenden Sonntag, den 17. Februar, bringen wir als Ursendung ein Hörspiel von Stefan Krass, Havanna Exit, ein Nachdenken über den Himmel als Projektionsraum. Im Himmel in der Luft eine Passagiermaschine, der Pilot missachtet die Anweisungen der Flugsicherung.